wirklich, ich liebe dich. Denn du trugst meine Schuld am Kreuze stand, selbstlos vergaß es dich. Denn du schämtest dich nicht für mich und du starbst am Kreuz für mich. Von der Ewigkeit her bin ich dein und mein Geliebter ist mein. Eines bitte ich von dir, höre mich, diese deine Liebe überströme mich, dass ich dir diene. Mein König, dir sei Dank, den Tod besieg. Und du zogst mich aus großer Not heraus, so tief. Du stehst ein im Gebet für mich, warte sehnsüchtig auf dich, dass du uns von hier holst zu dir hin. Deine Liebe ist meines Lebens Sinn. Eines bitte ich von dir, höre mich, diese deine Liebe überströme mich, dass ich dir diene. Mein König, dir sei Dank, der du bist mein Trost. Du bist mein Teil in dieser Welt, sicherst mir mein Los. Du bist meine Hoffnung in dieser Welt, muss nicht mehr ins Gericht. Da ist mein Held, der Todesengel ging an mir vorbei. Jesu Todesruf ist mein Siegesschrei. Eines bitte ich von dir, erhöre mich, diese deine Liebe überströme mich, dass ich dir diene.